Wer sein Land in der Stunde der Gefahr im Stich lässt, der ist ein Schuft. Und ein Arbeiter, der streikt, lässt sein Land im Stich. Wieso sein Land? Das sind Russen. Und hier ist Russland. Und den Russen gehört Russland. Aha. Na wohl. Wer das nicht fühlt, das Fleisch ist nicht ganz durch, dem kann man es auch nicht klar machen. Aber den Schädel kann man ihm einschlagen. Dieser Tisch ist Vaterland. Der Platz, auf dem ich hier sitze, ist Vaterland. Und siehst du, du bist auch ein Stück Vaterland. Und jeder muss sein Vaterland verteidigen. Ja, wenn es seines ist. Das ist eben dieser niedrige Materialismus. Arschloch. So setzen Sie sich hierher. Ich mache Ihnen einen kalten Umschlag und dann essen Sie etwas, damit Sie sich von Ihrem Schrecken erholen. Sie haben nach ihr geschlagen! Na, das ist die Frau. Sie ist mit uns im Zug gefahren. Das haben die Streikenden gemacht. Wir hatten schon die größte Sorge um sie. Wird es langsam besser? Ja. Gott sei Dank. Wie die Tiere kämpfen sie um das bisschen Arbeit. Eine solche Beule. Diese russische Frau ist von russischen Arbeitern geschlagen worden. Sind Sie eine Mutter? Ja. Eine russische Mutter ist geschlagen worden. Warum haben Sie denn nach Ihnen geschlagen? Sie haben mich mit Streikbrechern zusammengehen sehen. Ja, das sind Schufte. Wieso sind das eigentlich Schufte? Ich dachte mir gerade vorhin, vielleicht sind es gar keine Schufte. Warum haben Sie sie dann geschlagen? Weil Sie gedacht haben, ich bin ein Schuft. Wie konnten Sie denken, Sie sind ein Schuft? Weil Sie dachten, ich bin ein Streikbrecher. So glauben Sie also, nach Streikbrecher darf man schlagen? Ja, doch. Gib ihr zu essen, gib ihr sofort was zu essen, gib ihr 2 Teller. Mein Name ist Wassilij Efimowitsch. Warum essen Sie denn nicht? Ist es Ihnen so heiß? Musst du ihr das Essen kochend hinstellen, soll sie sich das Maul verbrennen? Nein, das Essen ist mir nicht zu heiß. Warum essen Sie dann nicht? Weil es für die Streikbrecher gekocht ist. Für wen ist es gekocht? Für die Streikbrecher. So, das ist ja interessant. Ich bin also auch ein Schuft. Seht ihr, ich bin ein Schuft. Und warum bin ich ein Schuft? Weil ich euch Streikbrecher unterstütze. Ist es so? Aber ist das Streiken denn nicht ein Unrecht? Du meinst, es kommt darauf an, warum gestreikt wird. Du meinst, der Lohn wurde doch gekürzt. Aber warum soll der Lohn nicht gekürzt werden können? Sieh mal, was du da siehst, das gehört alles dem Herrn Smirnow, der in Odessa wohnt. Warum soll er nicht die Löhne kürzen können? So ist es. Ist es nicht sein Geld? Na klar. Was war denn im letzten Jahr? Da wurde doch sogar mir der Lohn gekürzt. Und was tat ich? Auf dein Anraten. Nichts. Und was wird im September sein? Da werde ich doch wieder gekürzt. Und wessen mache ich mich jetzt schuldig? Des Verrats an Leuten, die auch gekürzt werden und die es sich nicht gefallen lassen. Was bin ich also? Du isst also mein Essen nicht. Darauf habe ich nur gewartet, dass ein anständiger Mensch mir ins Gesicht sagen muss, er als anständiger Mensch ist mein Essen nicht. Jetzt ist das Maß voll. Das Maß war schon lange voll, aber es bedurfte eines Tropfens, dass es überlief. Zorn und Unzufriedenheit genügen nicht, so etwas muss praktische Folgen haben. Sagt eurem Herrn Smirnov, er soll euch das Essen aus Odessa schicken. Sie soll euch gefällig selber kochen, die Sau. Reg dich doch nicht auf! Ich hab nicht umsonst in Fabrikkantinen gekocht. Ich bin da weggegangen, weil mir der Dreckbetrieb nicht passte. Ich dachte, ich gehe aufs Land, da ist anständig. Und was finde ich? Auch ein Dreckloch, wo ich Streikbrecher vollstopfen soll. Da können wir ja wieder ziehen. Sehr richtig. Wir ziehen. Du machst dich unglücklich. Du bringst uns noch ins Elend. Hinaus, ihr Retter des Vaterlands. Wir streiken. Das Küchenpersonal streikt. Raus. Als Metzger bin ich gewohnt, dass zuletzt ich lache und nicht die Sau. So, und jetzt geh du hinaus und sag denen, die nach ihr geschlagen haben, dass die Suppe für sie fertig ist.